Dokumentation. Der Fokus und sein Merkmal. Wir Menschen haben allein nur einen Fokus zu eigen. Das muss uns reichen. Um ihn einsetzen zu können, müssen wir ihn gebrauchen. Dazu bedürfen wir eines Abstandes zum Gegebenen. Da hat alles seine gewisse Tiefe vor uns erhalten. Sie ist ein einfaches Merkmal der Natur. Jedoch verdient sie keine besondere Hervorhebung. Wir würden nicht von ihr sprechen müssen, um sie erfahren zu können. Da schauen wir auf das Gegebene und spüren, wie uns dabei zumute ist. Das eine und das andere sind erschienen, ohne dass wir wissen können, ob sie einander bedingt haben. Mancher hat das schon geglaubt. Andere haben darin eine Täuschung gesehen. Da möchten wir nicht festlegen, was wahr gewesen ist. Eine solche Uneinigkeit der anderen Leute kommt einem Schmelztiegel gleich. Also machen wir daran einen ersten Punkt für uns fest. In diesen sollten wir nicht geraten. Das wäre eine Marke, von der wir einen Progress, also einen Fortschritt, zukünftig nachweisen können. Es soll unsere Zielsetzung sein, dass wir zurechtkommen. Da können wir sie belassen, wie sie gegeben ist. Für diese Sache wäre alles andere als die Enthaltung unmöglich. Darum erkennen wir an ihr eine Schwelle, die wir nicht übertreten sollten. Eine solche ist somit kein Merkmal von uns, sondern sie wird ein Hinweis sein, wie wir uns verhalten sollen. Wir werden das Problem einer Vermittlung des Strittigen keinesfalls dauerhaft für andere lösen können. Zu jeder Zeit kann es erneut vorkommen, dass die Menschen über solche Sachverhalte miteinander in Uneinigkeit geraten, die ihnen Bauchschmerzen bereitet haben. Da machen sie zuweilen an der Lösung von unwägbaren Dingen ihren Verstand fest, was unsinnig sein wird. Das wäre als ein sinnloses Kräftemessen aufzufassen, was dabei geschieht. Es hat jedoch unter solchen Umständen noch niemand etwas dabei gewonnen, wenn er sich in die Mühlen der Diskussionen zu tief hineinbegeben hat. Die eigenen Worte sollen lediglich das Beiwerk unseres Lebens sein. Wir möchten stichhaltige Aussagen zu unserem Dasein treffen, aber wir haben diesen kein übergroßes Gewicht verliehen. Da bräuchten wir nicht viel zu anderen Leuten zu sagen. Aber es wäre nicht schlecht, wenn wir das eine oder das andere doch mitteilen würden, um es zu vermitteln. Es soll ein substanzieller Bestandteil des Gegebenen sein, dass wir etwas dazu gesagt haben, was uns wichtig ist. Das soll etwas sein, was dem entsprochen hat, was uns bedingt. Auch wir haben eine gewisse Autorität für unser Leben zu eigen. Bei solchen Dingen wird das besonders klar sein, die für uns gestanden haben. Genau darum geben wir auf uns Acht, um der eigenen Sache gerecht zu werden. Dann, wenn wir von uns gesprochen haben, begrenzen wir das Gesagte stets auf das Wesentliche. Mehr als das braucht niemand von uns zu wissen.